слушай! Куку Бравовский там! Я! А! А! Meine Shop keine Bau! Meine Shop keine Bau! Ah. Setz die Skimaske auf, denn der Beat rastet aus, Schütter schießt aus dem Bett. Keine Liebe für Fans, ich mach's nur für die Fanungen. So sieht es aus, wenn du weiter so guckst, Digga, ziehen wir dich aus. Deine Bitch wird gefickt und danach noch beraubt. Hab zu lange gedickt, langsam schaff ich es raus. Kriegst direkt einen Stich, Digga, pass besser auf. Ruf die Cops hier ein Stich, bist jetzt klein wie ne Maus. Ja, die drehen am Rad, mach die Scheine jetzt klar, ihr seid fehl am Platz. Ich hab ich scheiß auf die Charts, UFO 361. Ja, ich bleibe jetzt da, UFO 361. Ja, sie schreien meinen Namen. Leih mir einen Wagen, rein in den Laden. Reiß nach der Waage, bin heil von dem Hasen. Mein Zeit keine Gnade, mein Zeit keine Gnade. Ich scheiß drauf, ich kenn keiner Bahn. Ah, Digga, ich kenn keiner Bahn. Digga, ich kenn keiner Bahn. Mache die Scheiße seit Jahren. Langsam kennt sie meinen Namen. Digga, ich kenn keiner Bahn. Digga, ich kenn keiner Bahn. Mache die Scheiße seit Jahren. Ja, ich bleibe auf die Straße. Digga, ich kenn keiner Bahn. Digga, ich kenn keiner Bahn. Mache die Scheiße seit Jahren. Langsam kennt sie meinen Namen. Digga, ich kenn keiner Bahn. Digga, ich kenn keiner Bahn. Mache die Scheiße seit Jahren. Ja, ich bleibe auf die Straße. Bra, Schüsse fallen, Erde bebt. Erde bebt. UFO, Kapi, Berlin lebt. Berlin lebt. Kapitalisch bleibe Dieb. Darby, Tropfen, Kapi, Flieg. Gang Baba, mach mit der Gang Para. Like alle Barra, hui tippe vier Balla. Du siehst Kripus im Helikopter. Renn wie Popper, ich fick die locker. Oh Kollege, ich fahr dein Kugeln wie Eisdiele. Oh Kollege, ich will die ganz großen Freispiele. Bunker Batzen und Hayspäckchen im Karton von Playstation. Digga, ich kenn keine Bahn. Digga, ich kenn keine Bahn. Mache die Scheiße seit Jahren. Langsam kennt sie meinen Namen. Ja, ich bleibe auf die Straße. Digga, ich kenn keiner Bahn. Digga, ich kenn keiner Bahn. Mache die Scheiße seit Jahren. Langsam kennt sie meinen Namen. Digga, ich kenn keiner Bahn. Digga, ich kenn keiner Bahn. Mache die Scheiße seit Jahren. Ja, ich bleibe auf die Straße. Digga, ich kenn keiner Bahn. Digga, ich kenn keiner Bahn. Mache die Scheiße seit Jahren. Langsam kennt sie meinen Namen. Scheiße seit Jahren.